إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله رحمة للعالمين وهدى وبشرى لمن أراد من خلقه أن يستقيم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربي وأحق القول قول ربي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، يا له من مشهد رهيب. Was für eine beängstigende Situation. Eine Situation, in der der Mu'min, der an Allah glaubt, und an einem Tag, an dem die Menschen vor Allah versammelt werden, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Ungerechten sieht, während er sein Unrecht tut, und er ist geduldig, subhanahu wa ta'ala. Und derjenige, der Unrecht tut, der denkt, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm nichts tun kann, dass er ihm nicht dafür belangen kann. إن الله يمهل ولا يهمل. الله سبحانه وتعالى gewährt Zeit, aber bei ihm geht nichts verloren. أحصاه الله ونسوه. الله سبحانه وتعالى hat das erfasst. Bei ihm geht nichts verloren. Nur der Mensch, der tut Unrecht. Und er denkt, dass Allah سبحانه وتعالى, weil er ihn nicht sofort deswegen belangt hat, dass er durchgekommen ist. Und wir wollen in dieser gesegneten Khutbah heute insha'Allah über das Unrecht aus der Sicht des Islam sprechen. Und wir werden insha'Allah, weil es ein sehr großes Thema ist, dieses Thema unter drei Gesichtspunkte insha'Allah einschränken. Das Unrecht sich gegenüber und das Unrecht der Religion gegenüber und das Unrecht anderen gegenüber. Und die Gelehrten des Islam, wenn sie das Unrecht im Islam definieren, sagen sie, huwa wad'u shay'i fi ghayri mahalli aw mahalli. Das ist, dass du etwas nicht an seiner Stelle tust. Dass du etwas nimmst, was dir nicht gehört. Dass du dir etwas zuschreibst, was dir nicht von dir ist. Dass du anderen unterdrückst. Dass du anderen dazu aufrufst, was nicht rechtens ist. Viele Definitionen. Aber das erste Unrecht, was ein Mensch sich gegenüber tun kann, ist, dass er vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala abkommt. Und dass er alle Zeichen sieht, die ihn zu Allah bringen können, und er lebt sein Leben, als gäbe es kein Morgen. Er lebt sein Leben, lass die Flut kommen. Genieße dein Leben, denn das Leben ist so kurz. Leider wird diese Aussage immer falsch benutzt. Alle sagen, das Leben ist kurz. Nur der Mu'min weiß, dass es kurz ist und er nutzt es aus, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Und derjenige, der sich vom Allahs Weg trennt, ist derjenige, der sagt, das Leben ist zu kurz, aber er nutzt es aus, um Sünden auf sich zu bringen, um sein Konto voll zu machen, damit er Yawm al-Qiyamah, wenn er vor Allah subhanahu wa ta'ala steht, ein sehr, sehr schlechter Tag für ihn ist. Und das Unrecht hat Allah subhanahu wa ta'ala in einem Hadith gesagt, إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا. Allah, der Allmächtige, der Bezwinger, der nicht danach gefragt wird, was er tut, sagt, ich habe es mir verboten, Unrecht zu tun. Und jetzt habe ich es unter euch verboten gemacht. Dann seid nicht ungerecht. Und Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, sagt, الظلم ظلمات يوم القيامة. Wer Unrecht tut, wird es am Ende der Tage sehr schwer haben. Ein sehr schwarzer Tag für ihn, so könnte man das auch übersetzen, für diejenigen, die Unrecht getan haben. Ein Unrecht, was man sich auch tut, indem man Schirk begeht, Allah gegenüber. Indem man seine Gebete nicht richtig betet. Indem er den Weg des Propheten Muhammad s.a.w. nicht befolgt. Indem er seine Familie nicht dazu bringt, Allahs Weg einzunehmen. Das Unrecht, dass man bei sich zu Hause das Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala nicht an vorderster Stelle stellt. Vor ein paar Tagen rief mich ein Bruder an. Jazahullahu khairan. Viele junge Leute heute, wenn die anfangen, ihre Religion zu praktizieren, wird ihnen Unrecht getan. Dieser Bart, den du trägst, ist extrem. Kopftuch, wofür? Sunnah, was ist das? Koran, ja, es gibt sowas. Aber müssen wir so streng daran halten? Dieser Mann, als sein Sohn, der 17-Jährige, ihm gesagt hat, ja, Abati, du lieber Vater, Allah hat befohlen, sein Prophet hat befohlen, hat gesagt, bei mir zu Hause herrsche ich und es gelten nur meine Gesetze. Allahu Akbar. Wal-tufu bi-ibadih. Guck mal, wie der Mensch überheblich ist, wie der Mensch ungerecht ist und Allah subhanahu wa ta'ala versorgt ihm. Allah subhanahu wa ta'ala gewährt ihm Zeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm, Kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Ich habe mich dazu verpflichtet, barmherzig zu sein. Und der Mensch denkt, Allah hat ihn vergessen, Allah hat ihn nicht gesehen. Er macht die Türen zu und die Fenster zu und denkt, Allah sieht ihn nicht. Aber Yawm al-Qiyamah wird er sich in die Hände beißen, dass er dem Weg des Propheten Muhammad s.a.w. nicht gefolgt ist. Das ist die erste Stufe, dass man sich gegenüber Unrecht tut. Die zweite Stufe, dass man anderen Unrecht zufügt. Subhanallah. Und das hat sich verbreitet unter den Muslimen heute, dass man anderen Unrecht zufügt. Sei es Muslime oder Nicht-Muslime. Allein schon das Lästern ist ein Unrecht im Islam. Allein die Verleumdung ist ein Unrecht im Islam. Und andere, die nicht Muslime sind, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Isma, ayyuhal Muslim, La yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, Allahu Akbar. La yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu, i'dilu, huwa aqrabu littaqwa. Die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala. Es soll euch das Unrecht einer Gruppe nicht daran hindert, gerecht zu sein. Wir Muslime, wir müssen an die Gerechtigkeit halten. Denn die ist der Weg Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn sie ungerecht sind, auch wenn sie Kuffar sind, auch wenn sie die Religion nicht praktizieren, sollte ich nicht das dazu bewegen, Unrecht zu tun. Und wir sehen heute in den Familien, eine Schwester wächst auf in einer Familie. Sie sind Muslime auf dem Papier. Der Vater heißt Ahmed oder Mohammed und die Mutter heißt Khadija oder Aisha. Ha? Und die Tochter eines Tages entscheidet sich, ihr Kopftuch zu tragen. Ihr Vater droht ihr mit dem Tod. Es sind Geschichten, die einen wirklich nachdenken lassen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht barmherzig zu uns wäre, wo wären wir heute? Und ein anderer schwört bei Allah, wenn sein Sohn sein Bart nicht abrasiert, wird er ihn aus dem Haus schmeißen. Und an andere und an andere. Alles Unrecht gegenüber andere. Auch ein Unrecht, was man sich und anderen tut, ist, wenn ein junger Mann rechtschaffen kommt und hält um die Hand einer Schwester und ihr Vater ohne Grund, nur weil er aus einer anderen Nation kommt, sagt er auf gar keinen Fall. Und er lässt seine Tochter 2 Jahre und 6 Jahre und 7 Jahre zu Hause sitzen und abwarten. Ein anderer Unrecht heute, was die Muslime auch tun, wenn eine Schwester verheiratet war und ist geschieden. Und es kommt ein junger Mann, der war vielleicht vorher nicht verheiratet, aber er sieht in dieser Frau, dass sie passt zu ihm, dass er mit ihr eine Ehe führen kann. Die Ersten, die das bekämpfen, sind seine Eltern. Willst du eine geschiedene Frau haben? Was ist da mit uns los? Das ist ein Unrecht, was wir anderen zutun und insbesondere Muslimen. Allah subhanahu wa ta'ala hat das verboten. Und wären wir hier, wo ein islamischer Richter wäre, dann wirst du Al-Ajab Al-Ujab sehen. Für viele von unseren Schwestern und unseren Brüdern werden zum Richter gehen und sagen, du Richter, ich möchte diese heiraten. Ihr Vater hat keinen triftigen Grund für seine Ablehnung. Und dann wird der Richter entscheiden, für sie oder für ihn. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله حمد عباده الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث فينا رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه معلما ونبيا صلى الله عليه وآله وأصحابه غيوث الندى وليوث العدى صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. Brüder und Schwestern im Islam, möge Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns Yawm al-Qiyamah nützlich sind. Dass wir uns damit beschäftigen, auf dem Weg der Gerechtigkeit oder ihn zu finden und andere mitzuziehen, diesen Weg zu beschreiten. Bei Imam Ahmad in seinem Musnad, und dieser Hadith gilt bei den Gelehrten als gut oder in Ordnung, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ينصب للعبد يوم القيامة 3 دواوين: ديوان لا يعبأ الله به، وديوان لا يتجاوز الله عنه، وديوان لا يغفره الله أبدا. Die erste Verhandlung يوم القيامة sind 3. Die erste Verhandlung ist das, was der Mensch sich gegenüber als Unrecht getan hat. Er hat sein Gebet nicht richtig verrichtet. Er hat den Wudu nicht richtig verrichtet. Er hat vielleicht in bestimmten Sachen nicht richtig die Religion praktiziert. Er hat bestimmte Sünden auf sich geladen. Allah subhanahu wa ta'ala vergibt diese Sachen, weil er barmherzig ist. Und die zweite Verhandlung, die vergibt Allah subhanahu wa ta'ala niemals. Und das ist Schirk. Und das ist wieder ein ganz anderer Unrecht, was im Koran erwähnt wird. Inna shirka la zulmun azim. Und Allah subhanahu wa ta'ala vergibt es nicht. Al-Shirk ist ein gewaltiger Unrecht Allah gegenüber. Und dann die dritte Verhandlung. Und das ist eine sehr schwere Verhandlung für diejenigen, die La ilaha illallah Muhammad Rasulullah bezeugt haben. Zulmul Abad. Dass du anderen Unrecht zugefügt hast. Wallahi ya akhi. Es gibt heute Geschichten unter Muslimen, wo ein Cousin seine Verwandte sexuell misshandelt hat. 2 und 3 Jahre. Und dann kommen wir als Richter dahin, um dieses Problem zu lösen. Der Vater stellt sich hinter dem Cousin. Und die Mutter stellt sich hinter dem Cousin. Und die Tante stellt sich hinter dem Cousin. Und der Opa, alle hinter dem Cousin. Aber was ist mit dem Opfer? Und dann macht man es nicht ganz leicht. Schwöre bei Allah, dass du sie nicht angefasst hast. Ich schwöre bei Allah, dass ich sie nicht angefasst habe. Allahu Akbar. Wie willst du es Yawm al-Qiyamah rechtfertigen? Wie willst du es Yawm al-Qiyamah rechtfertigen? Du, derjenige, der sich beschmutzt hat mit Unrecht Und wir haben diesen Hadith über die Huraira radiallahu anh, sagt der Rasul sallam, atadruna man al-muflis, wisst ihr, wer pleite gegangen ist? Haben sie gesagt, al-muflisu minna man laysa lahu dirham wala dinar. Derjenige unter uns, der pleite gegangen ist, der hat weder Dinar noch ein Cent. Hat gesagt, nein, nein, darum geht das nicht. Es geht um denjenigen, der Yom al-Qiyamah kommt, mit Salah, Zakah, Siyam und Hajj. Allahu Akbar. Gibt es besser als das? Gibt es besser als das? Aber sein Problem ist, Shatama hada, er hat den beleidigt. Und er hat dessen Geld mit Unrecht genommen. Und er hat den geschlagen. Und er hat die Ehre eines anderen verletzt. Dann wird von seinen guten Taten genommen und dem anderen gegeben, bis sie zu Ende geht. Dann wird er in die Hölle geworfen, walayyazu billah. Dann wird er in die Hölle geworfen, walayyazu billah. Das ist ein Unrecht, was wir in unseren Häusern, und das ist das Unrecht der Propheten gegenüber sallallahu alaihi wasallam, als er uns gesagt hat, oh ihr Muslime, Hadith Muslim, wenn eure Kinder sieben werden, bringt ihnen das Gebet bei. Allahu Akbar, bi abi anta wa ummi wa nafsi ya Rasulallah. Guck mal, diese weite Sicht, fang nicht mit 17 und 18 Jahren mit deinem Kind über die Religion zu reden. Das ist auch ein Unrecht. Aber er sagte zu uns, mit sieben bringt ihnen das Gebet bei. Was noch, ja Rasulallah, hat er gesagt, wenn die 10 sind, trennt zwischen ihnen. La ilaha illallah. Ja Rasulallah, lass mich das noch einmal verstehen. Und dass meine Brüder und Schwestern das verstehen. Das ist eine Schwester und ihr Bruder von leiblichen Mutter und Vater. Sollen wir zwischen ihnen trennen? Ja. Famer baluk, wenn das ein Cousin und Cousine und Freund und Nachbarn und all diese Sachen. Aber wenn wir das den Muslimen sagen, sagt er zu dir, ach, ihr seid zu extrem. Ah, ihr seid mutatarifin. Aber das ist, was der Prophet Muhammad sallam uns empfohlen hat. Warum? Damit unsere Ehre und unsere Familie und unsere Töchter nicht berührt werden. Und damit das nicht passiert. Und das alles, allerletzte Punkt, über den ich heute reden möchte, Wulmul ibadi liddin. Das erste, schlimmste Punkt, dass ein Mensch seiner Religion Unrecht tut, ist, dass er sich nicht als Moslem verhält. Dass derjenige, der nicht Moslem ist, sieht es. Guck mal, sein Bart und seine Klamotten, und ich höre ihn jeden Tag zu Hause schreien und seine Frau verprügeln. Ich sage, was ist das für eine Religion, die er verfolgt? Subhanallah. Er geht immer raus von zu Hause, gesenkt den Kopf, mashallah, aber zu Hause hört man ihn fluchen und alles. Und das Bittgebet der Rechtschaffung.